1982. 1982 ist das Jahr der Wende. Nach 13 Jahren zerbricht am 17. September die sozialliberale Regierung in Bonn. Die FDP entscheidet sich für CDU-CSU als neuen Koalitionspartner. Am 1. Oktober wird Bundeskanzler Helmut Schmidt durch ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt. Der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl übernimmt das Amt des Regierungschefs. Es beginnt die 16-jährige Regentschaft des machtbewussten und instinktsicheren Kohl. Zwei der größten Skandale in der Geschichte der Bundesrepublik lassen außerdem generelle Zweifel an den moralischen Qualitäten der Führungspersönlichkeiten in Politik und Wirtschaft aufkommen. Anfang Februar wird bekannt, dass Topmanager des gewerkschaftseigenen Wohnungsbaukonzerns Neue Heimat jahrelang in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Wenig später kommt der Verdacht auf, dass sich Bonner Politiker durch Spenden des Flick-Konzerns in ihren Entscheidungen hätten beeinflussen lassen. Und wofür haben Sie denn, für welche Tätigkeit haben Sie denn die Gelder bekommen? Damit ich Ihr Gesicht betrachte, das reicht. Neben Wirtschaftskrise und Regierungswechsel bleibt der Streit um die Rüstung eines der wichtigsten politischen Themen. Während sowohl die alte wie die neue Regierung am NATO-Doppelbeschluss, also der Stationierung weiterer atomarer Mittelstreckenraketen, auch in der Bundesrepublik bei einem gleichzeitigen Verhandlungsangebot an die Sowjetunion festhalten, findet die Friedensbewegung immer stärkeren Zulauf. Mit Demonstrationen und Kundgebungen, aber auch mit der Blockade militärischer Einrichtungen versuchen deren Anhänger, einen Rüstungsstopp und Abrüstungsinitiativen durchzusetzen. Was sonst noch geschieht? Die Sängerin Nicole erringt mit Ralf Siegels Lied »Ein bisschen Frieden« den bis zum Jahr 2009 einzigen deutschen Sieg beim Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Kaiser Franz Beckenbauer nimmt seinen Abschied vom aktiven Fußball und Deutschland hat einen neuen Schwimmstar, den Albatros Michael Groß. Technische Neuheiten sind die ersten CD-Spieler und Kameras mit Autofokus. Mehr als eine Randnotiz. Das Waldsterben in Deutschland führt zur Gründung der Umweltorganisation Robin Wood. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.